Sachbuch. Eigentlich ist die Audiokassette längst ein Museumsstück. Erfunden in den 60ern, groß geworden in den 70ern, traf sie Anfang der 80er Jahre auf CD und Computer. Und damit war ihr Ende besiegelt. Fast unmöglich scheint es heutzutage, irgendwo noch leere Audiokassetten käuflich zu erwerben. Und so wundert es, dass sich ausgerechnet ein Musikjournalist und ein DJ, Jan Drees und Christian Vorbau, so sehr für die Musikkassette ins Zeug legen. Der eine, Drees, schreibt für die FAZ, für den Rolling Stone und den Musikexpress. Der andere, Christian Vorbau, hat die Partyreihe King Kong Kicks in 13 deutschen Städten gegründet und leitet die Medienagentur Laboro. Und nun gibt's also ein Buch von den beiden über die Musikkassette und das heißt Kassettendeck, Soundtrack einer Generation. Olga Hochweiß ist unsere Kritikerin, sie hat's schon gelesen. Man könnte sagen, Totgesagte leben länger. Hat die Kassette noch heute ihre Fans? Die hat sie, ganz ohne Zweifel. Manche sprechen sogar von einem Revival. Und vielleicht ist es auch gar nicht so verwunderlich, gerade in Zeiten von iPhone und iPad, dass ausgerechnet Musikjournalisten dieser Sympathie zur Kassette hegen. Sie ist ja sowas wie die erste große Liebe der eigenen Musiksozialisation in der ja teilweise mühevollen Beschaffung und Verbreitung von Songs. Die Kassette wurde ja zum ersten Massenvehikel eigentlich in Sachen Musikbeschaffung, eine Jugendbewegung. Und der Kreis von Liebhabern, das zeigt dieses Buch auch sehr gut, geht weit über die Leute vom Fach hinaus. Auch Künstler kommen im Buch zu Wort, Medienwissenschaftler, Historiker, Literaten wie Bret Easton Ellis zum Beispiel oder Journalisten wie Stuckrad Barre. Der hat ja einen wunderbaren Text geschrieben, relativ bekannt, Kassettenmädchen. Und man müsste den Untertitel eigentlich auch in den Plural setzen, denn es ist nicht der Soundtrack einer Generation, sondern mindestens zwei sind zu nennen. Das spiegelt sich in dieser Autorenliste auch. Da gibt es also diejenigen, die in den 60er geboren sind, auch 50 plus ist vertreten und gleichzeitig ist da die Riege der 30-Jährigen, die mit der Kassette auch noch was anfangen können und die haben nicht nur Benjamin Blümchen gehört in den 90er Jahren, sondern zum Beispiel auch noch als junge Teenager ihre eigenen Mixtapes zusammengestellt, dieses sein eigener DJ sein und viele stellen ja bis heute Mixtapes zusammen, wenn auch mittlerweile auf der CD. Ich kann mich auch erinnern, dass ich mit so einem Gerät mal im Kino gesessen habe und den Soundtrack eines Films aufgenommen habe. Blutige Erdbeeren, wenn sich alle noch erinnern. Warum hängen denn die Leute, die in diesem Buch vorkommen, so an der Musikkassette? Da gibt es so viele Gründe, wie es Stimmen gibt in diesem Buch. Und die kommen übrigens daher in ganz unterschiedlichen Formen. Also als Interview, in Berichten, aber auch Prosastücke sind da zu lesen. Und sie bieten auch inhaltlich einen sehr guten Querschnitt. Da ist zum einen die Kassette natürlich, wie erwähnt, sie hat diese atmosphärische Größe. Sie ist eine Art Zeitmaschine, mit der man zurückkehren kann in diese eigene Vergangenheit, in den eigenen Soundtrack. Und das ist auch sicher ein Grund, warum gleich mehrere Musiker in diesem Buch, also zum Beispiel Smudo von den Fantastischen Vier, bekennt, er würde seine alten Kassetten immer noch aufbewahren in einer riesengroßen Tüte. Und einige Musiker sind sogar dabei, diese alten Aufnahmen, die sie selber zusammengestellt haben, zu digitalisieren, damit dieser große Schatz auch nicht verloren geht. Aber darüber hinaus gibt es ja ganz konkrete Entwicklungen, die mit der Musikkassette verknüpft sind. Also es gab ja diese Erfindung des vierspurigen Kassettenrekordes in den End-70ern, später sogar des achtspurigen. Und das hat für einen ungeheuren kreativen Output gesorgt. Also da kommt das Beispiel von DAF, der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Die sind dann bei ihren Live-Konzerten aufgetreten mit mehreren Tape-Rekordern auf der Bühne, jeder für einen einzelnen Song reserviert, wo dann die ganzen Geräusche dazu rauskamen. In New York gründete sich Anfang der 80er das erste heute noch existente New Yorker Label Roar, bei dem Gruppen wie die Beastie Boys oder auch die einstürzenden Neubauten ganz frühe Werke veröffentlicht haben. Es geht auch um die Bedeutung der Musikkassette für die Verbreitung des Hip-Hop. Viele Musiker haben erstmals auf Kassette produziert. Es geht aber auch um illegal mitgeschnittene Live-Konzerte. Sie haben es ja gerade selber erwähnt, sogenannte Bootlegs, mit denen Privatleute teilweise ein Riesenvermögen machen konnten mit sehr gut ausgesteuerten Kassettenrekordern. In der DDR hatte die Kassette noch eine ganz spezielle Geschichte. Wer es empfangen konnte, hörte zum Beispiel Woche für Woche John Peels BBC-Sendungen und schnitt mit oder besorgte sich die Platten von den Freunden, um Sachen aufzunehmen. Und man war immer erpicht, dann auch wirklich eine West-Kassette zu bekommen und nicht die schlechten Orwo. Also all das ist etwas, was zeigt, dass diese Kassette einfach ein Phänomen ist. Sie haben es schon erwähnt, diese Mixtapes, diese selbstgemachten Kassetten, selbst zusammengestellten Kassetten. War das eigentlich eher eine Männersache oder haben das auch Frauen gemacht? Ja, die Meinung herrscht ja vor, dass die Kassette sowas wie ein moderner Minigesang gewesen sei. Zum Zwecke der Brautwerbung hätten Männer also stundenlang ihre Lieblingssongs aufgenommen, um sich nebenbei auch zu profilieren, was sie doch für einen erlesenen Musikgeschmack haben. In diesem letzten Punkt also herrscht wohl schon ein etwas größerer gesellschaftlicher Druck. Den machen sich die Männer allerdings selbst, wenn sie eben drauf erpicht sind, nicht peinliche oder romantische, flache Songs aufzunehmen, sondern sich eben positiv abzuheben von der Masse anderer und schlecht informierter Musikkonsumenten. Das behauptet jedenfalls die Medienwissenschaftlerin Katharina Schark, gerade mal 30 Jahre alt. Die hat eine ganze Diplomarbeit zum Thema geschrieben und ihre Arbeit heißt das kreative Potenzial der Audiokassette. Und sie sagt eigentlich, und dieser Satz gilt wohl auch, dass die Mixkassette eigentlich für Mann und Frau eine Kreuzung ist aus Liebeserklärung, aus Selbstdarstellung und Belehrung. Eine Mixtape ist so persönlich wie eine Kontaktanzeige, ein Liebesbrief oder ein erster Chat. Und man müsste eigentlich den Unterschied machen zwischen Musikliebehabern und solchen, denen Musik nicht so wichtig ist, als zwischen Männern und Frauen. Wie ist denn nun das Buch gemacht über die Musikkassette? Wie sieht's aus? Ja, es ist ein Liebhaberstück. Es ist ein Buch, wo jede Seite anders aussieht, wo einfach unglaublich viel Kunst drin steckt. Kassetten überall auf jeder Seite, Bandsalat in stilisierter Form. Die Künstlerin Denise Frank hat es gemacht und man kann daran schon erkennen, es gibt ein großes Vorbild von Thurston Moore, der Sonic Youth-Gitarrist, hat ein Buch vor wenigen Jahren erst auch veröffentlicht, das diesen Lobgesang auf die Musikkassette preist. Haben Sie dann den Lesergeschmack getroffen mit dem Buch, die beiden Autoren? Ja, das Buch ist ja erst vor wenigen Wochen erschienen, ist aber schon vergriffen und jetzt wird bereits die zweite Auflage gedruckt. Na, das spricht dafür. Olga Hochweiß war das über Kassettendeck, Soundtrack einer Generation, wahrscheinlich mehrerer Generationen müssen wir hinzufügen, von Jan Drees und Christian Vorbau, erschienen im Eichborn Verlag. 256 Seiten hat das Buch und kostet 18,95 €. Sie können die Angaben nachlesen auf unserer Internetseite unter dradio.de und die Autoren lesen natürlich auch, unter anderem heute Abend in Hannover. Genauer gesagt, der eine liest und der andere legt auf. Somit kommt bei der Lesung die Musik vom Tape Deck nicht zu kurz. Deutschland.